Hallo und herzlich willkommen zu... Ja, nee, Kevin? Ich hab nur gerade was zum Blechen. Weiter, mach nochmal. Mit dabei ist auch Kevin. Ja, ja. Hi, ja. Ihr habt mich schon gehört. Hi. Hi, Kevin. Hallo und herzlich willkommen zum 75. ConnenCast. Heute feiern wir ein Jubiläum und zwar vom ConnenCast. Wir haben die dreiviertel 100 voll und zugleich auch bei Detektiv Conan. Da haben wir nämlich 80 Manga-Bände jetzt schon in Deutschland veröffentlicht bekommen. Also vier Fünftel? Da freuen wir, ja genau. Darüber freuen wir uns natürlich sehr und möchten heute diesen Band mit euch besprechen, wie ihr sicherlich schon am Titel dieses Podcasts erkannt haben dürftet. Und wenn nicht, dann müsst ihr es jetzt... Genau, und das mache ich nicht alleine, denn mit dabei ist auch, wie ihr schon gehört habt, Kevin. Ups, hallo, ja, Kevin. Hallo. Heute mal zuerst, unser Stargast. Heute mal zuerst, ja, Entschuldigung. Nächstes Mal wieder in gewohnter Reihenfolge. Zugleich begrüße ich Olli. Hallo, Olli. Ja, hallo, Philipp und hallo, Kevin. Und hallo, liebe Hörer. Ich hoffe, dass ich heute gut zu verstehen sein werde, trotz einer kleinen Erkältung, die ich mir im Lieferwagenfall zugezogen habe. Ja, okay. Und dann begrüße ich auch noch Clemens. Hallo Clemens. Ja, seid gegrüßt. Auch ein bisschen erkältet? Nee, hab's mich am Apfel verbissen. Er wollte nur husten, okay. Nicht, dass du einen Abe-Chan oder Ame-Chan brauchst. Das war dieses Husten-Bonbon für die... Das war Band 75. Mit Heiji-Dialekt da, ne? Genau, der Detektiv-Wettstreit. Ja, einer von vielen. Wir erinnern uns alle. Richtig. Heute geht's aber nicht darum, sondern um den Band, den ihr hoffentlich gerade vor euch liegen habt. Tja, schade. Das ist Band 80, der ja vorne schon wieder sehr schön aufgemacht ist mit dem Cover und einem blauen Conan-Schriftzug. Das Blau hatten wir ja zuletzt bei Band 69, ist also auch schon ein Stück her. Ja, Kevin? Ja, möchtest du widersprechen? Kommt drauf an. Nee, nicht ganz widersprechen. Aber ich glaube, es ist nicht exakt... Dasselbe Blau, oder? Warte mal. Das kommt, glaube ich, daher, dass die Mauer anders ist. Wenn man die Mauer abdeckt und dann diese Farben anschaut, so wie ich es auch gemacht habe, um herauszufinden, ob es die gleiche Farbe ist, dann fiel mir auf, dass es, also meiner Meinung nach, die gleiche Farbe ist, vielleicht ein Klitzel. Minimal, ja. Anders, minimal ja. Anderer Ton, aber ich glaube, das ist aber auch aber genau, die, es liegt an der Mauer, die früher also ist die Mauer war. Schuld. Die Mauer muss weg. Ja. Niemand wollte eine Mauer verändern. Ja. Gut, ja, also blau ist diesmal die Farbe, wie bei Band 69, einigen wir uns darauf. Dann haben wir vorne noch Conan zu sehen, der ein wenig schief geraten ist. Das war ja im japanischen Original anders. Und im Hintergrund dann noch ein paar Steine. Ich schätze mal, das sind Shogi-Steine, kenne mich da jetzt nicht so gut aus. Ja. Aber ist natürlich anzunehmen, wenn man den Inhalt dieses Bandes schon kennt. Ja, aber es sind auch wirklich Shogi-Steine, um dich da zu beruhigen. Ah, da bin ich ja beruhigt. Dankeschön, Olli, dass du das bestätigen konntest. Ja, was haltet ihr von dem deutschen Cover im Vergleich zum japanischen Cover? Das ist ja hier schon auch Tradition im ConnenCast, dass wir das deutsche mit dem japanischen Cover vergleichen. Also ich muss sagen, gleich auf den ersten Blick finde ich diesmal das deutsche deutlich besser, weil man hier die verschiedenen Steine quasi sieht. Also man hat nicht nur den Fokus auf einem, wie es im japanischen Original ist, und sondern sieht halt wirklich, ja, ich sag mal, vier Steine doch mit den Schriftzeichen ganz gut. Und im japanischen Original sieht man ja nur einen Stein scharf und die anderen sind ja verpixelt. Ja, genau. Also ich finde da auch das deutsche Cover deutlich besser. Das Bild ist ja auch ein wenig größer geraten, habe ich das Gefühl. Wie immer eigentlich. Und Conan ist auch größer, das, ja. Aber leider ein bisschen schief. Ich weiß nicht, wer da bei Paint den Dreher gemacht hat. Frau Villauer wahrscheinlich, oder? Villauer, ja. Entschuldigung. Jetzt fängst du auch ja, schon eben. An, ja. Jetzt mache ich schon keine Fehler, oder ich weiß das nicht. Das ist anständig. Wir kennen nicht ihre Namen. Ja, ich würde auch gerne eine Meinung sagen. Also ich finde, die blaue Farbe passt wesentlich besser als das Türkis in Japan mit dem roten Punkt. Aber... ich finde das Bild hinter Colin, also den zentrierten Shogi-Stein, ehrlich gesagt ansprechender. Beim japanischen Original? Ja. Und vor allem mag ich halt mehr, dass der Colin dort nicht irgendwie leicht beschwipst in die andere Richtung. Keine Ahnung, also was ist da passiert? Also, er sieht wirklich so ein bisschen aus, als würde er ein bisschen hin und her wackeln. Ja, oder? Vor allem, wenn man beide Bänder nebeneinander hält, irgendwie, ui, wenn man den Blick nach links und nach rechts schaukelt, dann, oh, irgendwie, da bewegt sich was in die falsche Richtung, irgendwie, naja. Ja, aber beim japanischen Cover kann man das Gefühl gewinnen, dass es um einen bestimmten Shogi-Stein geht, und beim deutschen geht es dann um das Shogi-Spiel mehr. Ich hatte auch schon gefragt, ob das Zeichen auf dem japanischen Shogi-Stein und einem der deutschen Shogi-Steine, also von dem deutschen Cover, identisch ja, sind oder das gleiche sind. Ja, ja? Also das, der Stein, den man im Japanischen sieht, ist auch der, den man im Deutschen direkt neben Colin sieht. Okay. Ja. Einfach mal den Band umdrehen, das ist der Beweis. Ja, also die Leute von EMA werden wahrscheinlich so viel Sachverstand haben, den ich ihnen natürlich auf gar keinen Fall absprechen möchte, dass sie hier den gleichen Stein benutzen, der ja bestimmt auch, wenn man die Bedeutung kennt, eine bestimmte Relevanz auch hat für den Fall, irgendwo damit in Verbindung steht, vielleicht Liebe oder... Bei Shogi ist die Bedeutung, glaube ich, eher sowas wie Lanzenträger und so. Ah, das kann natürlich auch gut sein. Also so geht halt in Richtung, ja, Schachspiel sozusagen mit... Springer und so weiter, diese ganzen kriegerischen Leute. Man merkt, ich habe keine Ahnung vom Shogi, also, ja, aber jetzt ist ja die japanische Variante vom Schach, also wird es wahrscheinlich um Bauer, Läufer, König, Dame gehen oder sowas anderes eben. Stimmt natürlich schon. Ja, und genau. Ich habe jetzt rausgefunden, was es heißen. Den Shogi-Stein, den man im japanischen Original zentriert, auch im deutschen Manga, ganz groß, der steht übrigens für König, beziehungsweise General. Und auf dem Fächer steht eigentlich, also sind die beiden, wird aus Pferd und Reh. Das Pferdereh. Ja, so ähnlich, ja. Baka. Wenn man es lesen würde, Baka. Ja, interessant. Naja, gut, wir haben vorne noch den Goshu Aoyama Schriftzug, unverändert. Dann das Egmont Manga Logo wieder mal in schwarz gehalten, was ja weiterhin gut passt. An der Seite haben wir wieder Conan, der jetzt seine Brille wieder aufgesetzt hat. Also die zweite Brille ist jetzt weg. Es ist nur noch eine Brille da. Das war ja letztes Mal der Fehler sozusagen. Jetzt haben wir hier eine Brille, die Conan sich aufgesetzt hat. Und dann die Rückseite, wo wir dann auch gleich wieder ein neues Gesicht sehen. Da dürfte man sich zunächst gefragt haben, wer ist das denn? Nicht wahr, Kevin? Ja, dürfte man sich. In meinem Fall auf jeden Fall. Wir werden hier nachher die Fälle wie immer vorstellen und da werden wir auch auf diese Person näher zu sprechen kommen. Ja, gut. Auf der Rückseite haben wir noch die Inhaltsangabe zum 80. Detektiv Conan Band. Finde ich diesmal eine sehr gelungene Mischung aus allen Fällen. Besonders hervorzuheben ist natürlich das geheimnisvolle Früchtchen. Ein genialer Wortwitz, muss ich sagen. Also besser hätte man es nicht machen können. Was ich nicht genial finde, mir kommt so vor, bei den letzten 10 oder 5 mindestens Manga-Bänden kommt immer das vor, des Weiteren. Das lese ich jetzt zum 1000. Mal, glaube ich. Dann könnte man ruhig etwas mehr Wortvariationen verwenden. Ich meine... Ja, wahrscheinlich ist das in der Redaktion ihre Vorlage und dann fügen sie den ja, Rest ein. Ja, aber Synonymwörterbücher gibt es mittlerweile genug, denke ich. Auch online, also da kann man ruhig mal ein Synonym für des Weiteren suchen oder einfach mal... Ja, kann man natürlich variieren, in dem Fall dann nicht. Ja, okay, dann hoffen wir, dass es bei Band 81 anders ist, da werden wir dann drauf achten. Ja, dann hinten noch der Verweis darauf, dass es 6,50 kostet, 6,70 in Österreich und soweit dann auch schon zur äußeren Aufmachung des Bandes. Gut, dann drehen wir den Band mal wieder um zur Vorderseite und schlagen auf. Da sehen wir dann gleich ein paar Äpfel, die dort durch die Gegend fliegen. Einer rollt zur Seite, so wie Colin auf dem Titelbild, und einer fliegt in der Luft. Zudem sehen wir noch eine zitternde Hand, die daraus emporkriecht. Ja. Ja, dürfte, denke ich mal, Goshu Aoyamas Hand sein. Was anderes wäre hier nicht zu erwarten. Also ich kenne seine Hand zwar nicht so gut, aber die macht der Erfahrung, ich glaube... Das ist seine rechte Hand, mit der er die ganzen Kapitel zeichnet. Deswegen rettet er auch sie zuerst. Genau, ja. Genau, sonst kann er nicht mehr zeichnen, ja. Wichtiger als alles andere. Kopf lass unten, hier Hauptsache die Hand kommt raus. Ja, wichtig zu erwähnen ist, finde ich, Gosho Aoyama spricht hier seinen 50. Geburtstag an. Man muss aber anmerken, dieser Band erschien vor etwas über einem Jahr in Japan. Er ist nämlich vor kurzem 51 Jahre alt geworden. Wir haben ja auch berechnet. Gut, soweit denke ich mal zur Inhaltsangabe. Die müssen wir ja nicht groß besprechen. Das Wichtigste ist eigentlich der Inhalt, zu dem wir ja nachher noch kommen werden. Oder gleich, besser gesagt. Dann blättern wir noch eine Seite weiter, wo wir die ganzen Verweise sehen mit Claudia V. Hauer und Steffen Hautog, Theresa Linden, Struth, wie auch immer. Und neu ist diesmal, ja, dass der gesehen. Ganze, genau, der ganze Falker. Manga aus FSC-Papier hergestellt oder gedruckt, auf FSC-Papier gedruckt ja, wurde. Ja, ich kenne das Logo ganz gut von unserer Milchtüten-Tetra-Packung. Und da heißt es, glaube ich, ich lese das mal beim Frühstück, also das sind so Wälder, die man halt extra anpflanzt, dort halt das Holz abhackt, das Papier verwendet und dann dort auch wieder neue Bäume anpflanzt. Also so eine Art ewiger Kreis, ohne dass, sehr wirtschaftlich und ohne dass man einfach Wälder zerstört, sondern wirtschaftlich anbaut, man baut ab und man baut gleich wieder an. Ja, so soll's auch sein. Eben, ja. Ist ja bei Büchern eigentlich eher selten der Fall, dass dort recyceltes Papier oder FSC-Papier verwendet wird. Jetzt wird hier FSC-Papier genutzt. Man muss natürlich sagen, ein Unterschied zu recyceltem Papier besteht natürlich nach wie vor. Das heißt, die Bäume werden natürlich auf einer großen Fläche angebaut, die man anders nutzen könnte, wenn man einfach Papier recyceln würde. Aber immerhin setzt sich EMA, steht ja auch unten drunter hier, die setzen sich ja für die sozialen, kulturellen und gesundheitlichen Lebensumstände von Kindern und Jugendlichen ein. Und jetzt auch nicht nur in Deutschland für die Leute, die diese Manga lesen, sondern auch für die Wälder und ja, eigentlich die ganze Welt. Ja, so gesehen ja, ne? Ich weiß ja nicht, wo die Bäume herkommen. Ich schätze mal nicht aus Deutschland. Da ist ja ein Code dabei, oder? FSC 0 3 4 1 1 könnte man da recherchieren. Ich habe aber gerade keine Lust. Also, kauft den Manga und rettet die Bäume. Ja, genau. Was man vielleicht noch sagen sollte, ist, dass es hier deutlich steht, Mixpapier. Und das bedeutet, dass das Holz nur aus mindestens 50% FSC-zertifizierte Wälder besteht. Naja gut, wenn man aber an die 79 Bänder zurückdenkt, ist das, denke ich, ein Fortschritt, den man macht. Das stimmt. Ein großer, ja. Ja. Aber vielleicht in naher Zukunft, vielleicht Band 100 wird dann FSC-pure. Das wäre natürlich dann pur, das begrüßen, ja. Genau. Ja gut, dann direkt weiter mit der nächsten Seite, was bisher geschah, wie immer unverändert. Hier hätte man natürlich noch was zum Vampirfall schreiben können, war jetzt nicht der Fall. Daher erhalten wir hier nur die standardmäßige Inhaltsangabe, wer Shinichi, Ran und mehr werden ja gar nicht angesprochen. Also sehr standardmäßig, ja. Also. Ja, genau. Dann die Inhaltsangabe mit den 11 Fällen, wo diesmal auch kein Fehler ist, soweit ja, ich das schauen konnte. Nee. Ich habe es überprüft, es ist richtig. Ich auch, ja. Gut, letztes Mal war der Fehler, diesmal alles richtig. Und dann beginnen wir auch direkt mit dem Inhalt des Bandes. Da haben wir dieses Mal 5 ganze Fälle, also 3 abgeschlossene Fälle und einen Fall, den wir noch aus dem letzten Band abschließen müssen und einen Fall, der im kommenden Band 81, der ja im Oktober 2014 erscheinen wird, abgeschlossen wird. Ich möchte zunächst mit dem Fall 1 beginnen, also dem ersten Kapitel dieses Bandes, der den Vampirfall abschließt. Der umfasst ja 7 ganze Kapitel. 6 davon waren im letzten Band 79 zu finden. Da könnt ihr auch gerne in den Connectcast reinhören, wenn ihr weitere Informationen dazu haben wollt. Und hier findet dann eben die Auflösung statt mit dem 7. Kapitel dazu. Ich weiß nicht, ob ich noch kurz was dazu sagen soll. Also Conan, Ran, Kogoro, Kazuha und Heiji sind gemeinsam in einer Vampirvilla oder in einer Villa und dort geschehen eigentlich unmögliche Dinge, beispielsweise fliegt ein Vampir durch die Gegend oder ein Vampir verschwindet aus einem Sarg, oder ein Mann taucht bei einem, oder ein der Vampir taucht bei einem Familienfoto auf, obwohl er eigentlich nicht da sein dürfte. All solche Dinge gilt es dann jetzt hier zu klären in dem 7. Kapitel, das jetzt hier in Band 80 abgedruckt ist. Also für alle, die jetzt Band 79 schon haben mit den 6 Kapiteln und wissen wollen, wie es ausgeht, Band 80 ist die richtige Wahl, in welchem Band auch sonst. Noch zur abschließenden Bewertung. Wir hatten das letztes Mal, glaube ich, nur vorübergehend bewertet. Ich fand es bei diesem Band schwierig, hineinzukommen, nachdem ich Band 79 jetzt einige Zeit nicht gelesen hatte, auch vor Band 80 nicht nochmal gelesen hatte. Ist ja auch schon einige Monate her, dass der Band hier erschien. Und dementsprechend schwer fiel es mir bei den ganzen Namen, ein Gesicht dazu zu haben. Braucht man natürlich nicht, um den Fall zu verstehen, aber auch die ganzen Handlungen und so weiter. Was jetzt hier der Täter gemacht haben soll, konnte ich mich nur schwer dran erinnern. Fand es aber trotzdem schön, dass hier die Auflösung drin ist. Und als ich mich da ein bisschen reingefunden hatte nach den ersten paar Seiten, war es auch recht einleuchtend und hat mir sehr gefallen. Also ein schöner Fall, auch ein schöner Abschluss am Ende. Und ja, ich denke, hier möchte ich nach meiner Euphorie nach dem letzten Band, denke ich, zu 5 von 5 Vampir-Szenen gehen. Also dieser Fall hat mir wirklich sehr großen Spaß gemacht. Ich kannte den beim japanischen Original ja noch nicht, habe ihn jetzt hier im deutschen Manga das erste Mal gelesen, werde ihn auch nochmal komplett lesen mit allen 7 Kapiteln. Das hat der Fall, denke ich, verdient und solltet ihr auch machen, wenn ihr das nicht schon getan habt. Also ich kann empfehlen, zuerst den Band 79 nochmal zu lesen oder die letzten 6 Kapitel und dann den Abschluss zu lesen. Also andere wäre Quatsch und funktioniert auch nicht so gut. Ja, ich würde gerne weitermachen. Ich gebe aber nur, und ich erkläre auch gleich warum, nur 3 Sterne. Oh ja, das musst du erklären. Ja, als wir damals den Columncast zu Band 79 aufgenommen hatten, hatte ich nur ein Kapitel gelesen vom ganzen Band. Und vor der Aufnahme habe ich in 40 Minuten den ganzen Band durchgewascht. Und ich habe nichts genossen. Also auch nur hat mir dann nichts gefallen. Und ich kann jetzt nicht sagen, also ich muss ihn auch nochmal auf jeden Fall in Ruhe lesen, komplett lesen. Und dann, ja, kann ich nochmal anders bewerten, aber in dem Fall. Aber da kann der Fall ja nichts für. Nö, aber es ist ja jetzt meine Bewertung vom Fall. Nee, ich finde, man muss die Bewertung dann natürlich auch mit dem Hintergrund sehen, dass du den Fall so schnell gelesen hast und daher nicht genau drauf eingehen kannst. Also wenn ich sagen würde, ja, dann kann ich auch sagen, Moment mal, also eigentlich würde ich 1 Stern geben, aber weil ich weiß, der Fall ist ja eigentlich gut, gebe ich 5. Nee, dann kann ich deine Bewertung schon verstehen. Ich war wahrscheinlich nur in erster Linie verwirrt, weil man diesem Fall keine 3 von 5 irgendwas geben kann. Wahrscheinlich nicht, ne. Also, aber insgesamt, ich kann nicht anders, leider. Dafür sind andere Fälle hier in dem Band, die ja nachher kommen, die dann mehr Punkte bekommen von mir. Die werden wir dann noch besprechen. Ja, 3 von 5, mehr kann ich nicht geben. Ich weiß aber ganz sicher, er hat es gut gemeint und ich meine, auch in Japan 4 Episoden, glaube ich, das muss ja schon, ja. Ich gebe weiter. Ja, also, ich fand den Fall sehr gut, muss ich dazu sagen. Also es ist ein Top-Fall, auch wieder mit Heiji und Kazuha, wie es in Japan so üblich war und jetzt eben auch bei uns in Deutschland. Also wirklich, ja, der Fall an sich war sehr gelungen, fand ich. Also mysteriöse Einleitung und dann eben das Setting in dem Vampirhaus oder in der Vampirvilla und dann die ganzen mysteriösen Umstände, die, wie Philipp schon sagte, nicht sein können. Und also hat mir sehr gefallen, auch wie das Ganze alles aufgelöst wurde, wie es dann doch das Unmögliche möglich gemacht wurde. Und deshalb vergebe ich auch wie Philipp 5 von 5 Gyoza. Ja, die Gyoza wollte ich auch vergeben, aber ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Kein Aber. Ich würde nämlich auch 5 von 5 Gyoza geben für diesen Fall. Sehr gelungen. Ich habe mich durchweg unterhalten gefühlt. Und fand es auch interessant, auch diese Geschichte auch mit Dracula. Die Familie heißt ja Torakura. Torakura. Und das hört sich an wie Dracula. Also diese, ja, für die Japaner ein bisschen. Und das Setting ist auch sehr schön. Und die Fallauflösung gefällt mir auch, zumal ich herausgefunden habe, wer der Täter ist und dann am Ende bestätigt wurde in meiner Annahme. Ja, also Schöner Fall, schöner Täter. Schön. Schöner Hintergrund. Schöner Mord. Ja, wenn man die Guillotine noch hinzuzieht, dann auf jeden Fall. Ja, gut, dann machen wir direkt mit dem nächsten Fall weiter, dem zweiten Fall. Und dazu wird uns jetzt Olli etwas erzählen. Ja, der zweite Fall beginnt mit dem Titel Nicht zugestellte Ware und beginnt im Prinzip auf einem Fußballplatz in einem Park im, ja, ich sag mal, im Baker-Gebiet, also in der Nähe von Professor Agastas Haus, wo sich die Detective Boys Conan und Ai aufhalten und sich die Zeit mit Fußballspielen vertreiben, weil sie bei Professor Agatha halt alle zusammen Torte essen wollen. Allerdings kriegt der Professor diese Torte erst geliefert und deswegen ist die noch nicht da und deshalb vertreiben die sich so lange die Zeit. Ja, während sie dann Fußball spielen, taucht auf dem Fußballplatz plötzlich eine Katze auf, die Ai natürlich nicht umschießen wollte. Und dann, Ai ist ja sehr tierlieb und nimmt die Katze dann auch gleich in den Arm, weil sie sich halt wundert, wo sie herkommt, und die hat ein Halsband um, und Conan erklärt dann aber, dass das ein Streuner ist, der oft im Café Perrault unterwegs ist. Und plötzlich rennt die Katze weg, weil sie sich aus Ais Armen löst oder so, und klettert dann in einen Lieferwagen, der da zufällig rumsteht. Die Detective Boys klettern halt hinterher, weil es sich um einen Kühllieferwagen handelt und die wollen nicht, dass die Katze erfriert. Klettern also hinterher, wollen sie rausholen, und dann passiert es, dass die beiden Lieferanten halt das nicht mitbekommen haben und einfach die Tür schließen. Dann sind die Detective Boys erstmal in diesem Eisgefängnis eingesperrt und dann wollen sie natürlich da beim nächsten Mal wieder rausklettern. Bevor die beiden dann sozusagen die Tür öffnen, geschieht etwas Unerwartetes, was Ai daran hindert, dass den Kühllieferwagen zu verlassen. Deswegen verstecken sie sich erstmal in dem Lastwagen und dann hören sie plötzlich das Gespräch der beiden Liefermänner, dass die halt für irgendeine Sache Zeugen brauchen, und dass der eine Mann sagt dann aber plötzlich, er meint irgendwie Kinderstimmen in dem Wagen gehört zu haben, und der andere Lieferant sagt dann, ja, das bildest du dir nur ein, der macht da hinten keinen Mucks mehr. Ja, und das ist natürlich alles sehr mysteriös. Daraufhin schaut sich Conan in dem Wagen ein bisschen genauer um und er findet in einem der Lieferkartons plötzlich eine Leiche. Ja, das macht die Situation natürlich kompliziert, denn jetzt können die Detective Boys nicht einfach rausspazieren, sondern werden dann wahrscheinlich beim Rausgehen von den Tätern sozusagen gesehen und dann vermutlich auch umgebracht. Und ja, jetzt stellt sich halt die Frage, was machen sie? Wie können sie quasi aus einem geschlossenen Raum entkommen? Und sie müssen sich natürlich auch etwas beeilen, denn wie gesagt, es ist ein Kühllieferwagen und ja, darin kann man sehr schnell erfrieren. Also es ist, wie gesagt, es ist ein Detective Boys Fall, was ihr schon alle mitgekriegt haben müsstet. ja, von daher halt kann man nicht so viel von dem Fall erwarten, aber ich fand es jetzt trotzdem, es war ein besserer Detective Boys Fall, allein schon auch mal, weil man jetzt eine andere Situation hat, dass es halt nicht ein klassischer Mordfall ist, sondern eben noch die Situation hinzukommt, dass sich die Kinder halt bei den Tätern im Wagen befinden und im Prinzip über einen Fluchtweg nachdenken müssen und sozusagen jetzt nicht im Vordergrund steht, den Mörder zu finden, sondern den kennt man diesmal, sondern eben einen Ausweg aus dieser prekären Situation zu finden, und wie sie dann eben halt aus dieser Situation kommen und welche Gegenstände sie halt dafür benutzen, das fand ich dann in dem Fall doch eigentlich recht faszinierend, mit was für einfachen Mitteln man dann eben, ja, ich sag mal, sich Waffen basteln kann. Und deswegen, ja, würde ich ruhig mal auf 4 von 5 Torten hochgehen. Ja, also ich muss da ein wenig widersprechen, denn ich fand den Fall ehrlich gesagt nicht besonders gelungen. War natürlich etwas Abwechslungsreiches diesmal, dass es nicht um einen, also nicht um einen Mord direkt geht, den es aufzuklären gilt, sondern eher darum, wie die Detective Boys aus diesem Kühltransporter wieder rauskommen. Ja. Dabei hat mir allerdings nicht sonderlich gefallen, dass dort einige unlogische Dinge passieren. Beispielsweise hatten die Detective Boys genau diese Materialien dabei, die sie zur Flucht benötigen, und das, wie das alles abläuft, das ist für mich nicht so ganz nachvollziehbar. Auch das Ende ist genauso unlogisch wie natürlich auch spannend, wenn ihr diesen Fall schon gelesen habt. Gehört auf jeden Fall mit zur Haupthandlung dazu, hier das Ende. Gab einige nette Elemente zwischen den Detective Boys unter sich, dass sie auch ein bisschen sich näher kommen. Ansonsten, ja, also ich fand den Fall mal abwechslungsreich, aber nicht besonders gelungen. Und deswegen möchte ich hier nur 2 von 5 Katzen vergeben. Ja, also ich dagegen fand ihn ebenfalls abwechslungsreich, aber durchaus gelungen. Gerade für einen Detective-Boys-Fall. Das mit Ei Halberer muss man sehen, wie man will, aber es war amüsant. Die Aktion auch wie dann, dass es immer enger wurde um die Detective-Boys. Es immer knapper wurde, das Zeitraffer immer enger wurde, aber auch noch, wie Hilfe von außen dann noch eintraf, hat mir sehr gefallen. Ich muss hier mindestens 3,5 von 5 geben. Ja, ich traue mich an die 4 ran, ja. Hat mir sehr gefallen. Ja, dann machen wir doch mal wieder die andere Richtung, damit es schön abwechslungsreich ist. Danke, Clemens. Denn als Philipp von den unlogischen Dingen sprach, habe ich im Hintergrund gesagt, stimmt, ja. Also das kann ich auch nur bestätigen. Da habe ich mich an einigen Stellen gefragt, was passiert hier gerade? Das verstehe ich jetzt nicht so wirklich realistisch. Auch diese Sache mit Ai Haibara ist eine nette Idee, aber natürlich irgendwie gar nicht realistisch. Vielleicht könnt Stimmt, das ist mir gar nicht eingefallen, ja. Aber, also das Offensichtlichste quasi an diesem Fall mit dieser Szene, diese Situation, die überhaupt erst dadurch zustande kommt, das fand ich schon seltsam, in was für prekäre Situation man kommen kann mit so einem Faden. Ein Wollpulli oder was das ist. Ja, Strickpullover halt. Ne? Strickpullover. Und da bei Stricksachen ist es ja so, ne? Ja. Wenn du da den Faden nicht abschneidest, kann das, denke ich mal, durchaus passieren. Ist ja nur alles. Wenn du den Faden verlierst, dann. Tja, aber dass der ganze Pulli dann weggeht. Tja, das ist Detective Conan-Logik. Ja, das finde ich schon irgendwie seltsam, dass es dann auch erst später auffällt und so. Man kann es machen, ne? Aber Realismus ist das, finde ich, nicht unbedingt. Kannst es ja mal ausprobieren mit dem Strickpullover. Genau, ich warte auf den nächsten Lieferwagen. Ansonsten finde ich es auch schön, die Detective Boys wieder in so einer Lage zu erleben. Und nochmal zur Vollständigkeit, die Katze heißt Captain, nach einem Freund von Hercule Poirot benannt. Ja, und wir bemerken wieder, der Wirt taucht auf, also indirekt wird er erwähnt, eher gesagt, von Café Poirot. Wer ist dieser mysteriöse Wirt? Ist der jemals aufgetreten im Manga? Nein. Bisher nicht, wahrscheinlich, nee. Nein, aber das würde mich auch interessieren, mysteriös. Naja, so, genau, und was sollte ich noch sagen? Ja, stimmt, auf dem Lieferwagen, da steht Cheetah-Kurier-Kühlwagen, also übersetzt von Charnel. Das bedeutet ja so viel, also Cheetah wie Gepard. Und die Kunden sind wahrscheinlich natürlich Katzen, also irgendwie Futtiefkühlkost für Katzen, Kater. Und solche Tiere fand ich auch mal noch nett zu erwähnen. Ansonsten werde ich in Zukunft auch öfter mal auf herumliegende Kassenbons achten und sonstige Rechnungen, Zettel. Kann mir wahrscheinlich auch irgendwann weiterhelfen. Und gebe dem Fall, da habe ich mich schwer getan. Ich habe da zwischen 2 und 3 geschwankt. Aber ich denke, ja, geben wir mal die 2 für den Fall an sich. Ansonsten könnte es auch die 3 sein, vielleicht 2,5. Ja, ich wollte gerade sagen, gefühlte 2,5, ne? Ja, also ganz schlimm ist es nicht. Und eine 2,5 heißt ja auch nicht Schlechtes, nicht wahr? Also ganz schlimm ist es wirklich nicht. Also der Fall lässt sich durchaus lesen, ist aber jetzt nicht wirklich so ein Highlight, was ich jetzt mir rot im Kalender markieren würde. Gut, wir machen weiter mit dem nächsten Fall, den ich euch diesmal vorstellen würde. Da geht es um die heutige Frucht. Und zwar gibt es im Fernsehen seit neuestem eine Show, wo immer anhand der einer bestimmten Frucht gekocht oder gebackt wird. Gebacken. Gebackt. Backt, buckt, gebacken wird. Und da sollen jetzt auch Sonoko, Ran, Konnen und Kogoro mit in die Show. Kogoro kommt natürlich nur mit, weil Yoko Okino auch mit dabei ist. Und als fünfte Person, weil Sonoko ein paar Tickets über hat, wird auch noch Sera mit eingeladen. Bei der Show gibt's einen bestimmten Mechanismus, und zwar wird die Frucht, anhand der gebacken werden soll, immer kurz vorher erst veröffentlicht. Und zwar geschieht das durch eine große Kiste, wo ganz viele dieser Früchte drin sind. Und diese wird über einen bestimmten Sicherheitsmechanismus vorher doppelt und, na, dreifach nicht, aber doppelt abgeschlossen und dann in der Sendung erst entriegelt, sodass wirklich nur derjenige, der diese Kiste befüllt hat, weiß, welche Frucht sich auch darin befindet. Jetzt besteht allerdings die Gefahr oder wird vermutet, dass einer der Kandidaten immer vorher schon weiß, welche Frucht sich in der Kiste befinden wird, weil dort jemand geheime Informationen öffentlich macht. Und anscheinend ist dieses System doch nicht so sicher, wie es den Anschein hat. Ja, jetzt beginnt dann die Sendung, wo auch die fünf Leute mit dabei sind, also Ran, Konnen, Sonoko, Sera und Kogoro. Kogoro wird dabei zum Juror benannt, ganz spontan, weil der Hauptjuror nicht dabei ist. Und den finden sie dann später in der Kiste vor, die geöffnet wird, wo laute Äpfel drin sind. Daher auch das Todesbild von Aoyama am Anfang des Detektiv-Conan-Bandes. Ja, hier liegt der Juror in der Apfelkiste. Und dann kommen natürlich, wie sollte es anders sein, Megure und Takagi hinzu. Und dann wird ermittelt, wer das wohl sein könnte. Da gibt es einige Verdächtige. Und besonders interessant ist abseits des Falls natürlich noch, dass Conan sich mit Sera unterhält und sie etwas fragen will. Was genau, wird dann erstmal nicht geklärt, weil dann dieser Zwischenfall mit dem Mord kommt. Und später gibt's noch weitere brisante Informationen über Sera, die einen zum Nachdenken bringen. Und ja, soweit der aktuelle Fall. Ja, was ich gut finde ist, dass eben vertraute Gesichter auch immer wieder auftauchen, ne? Wie zum Beispiel dieser Schauspieler, wie hieß der nochmal, Osamu Kenzaki oder so? Ah, ja. Ja, der auch für den Detektiv Samuji bekannt ist, für diese Reihe. Ja, der ist mit dabei und Yoko Okino ist ja auch mit dabei, also noch ein zweites. Aber die ist nur zugeschaltet, oder wie war das? Ja, sie ist da. Ach, nee, ach genau, ja, genau. Also ich fand den Fall sehr schön, muss ich sagen, auch mit dieser Frucht und dem doppelten Schließmechanismus. Da habe ich mich wirklich gefragt, wie denn jetzt dieser Juror in diese Kiste hineinkommt und natürlich auch, wo diese Äpfel hin sind. Da müssen ja ein paar Äpfel dann auch fehlen, sodass dieser Mann in diese Kiste hineinpasst. Also das war so der erste Aufhänger. Die habe ich eigentlich vergessen, daran habe ich erst gar nicht gedacht. Erst am Ende des Falls habe ich mich daran erinnert. Ich habe auch gedacht, wird das jetzt außen vor gelassen, hat Aoyama da nicht dran gedacht, aber wie es bei Aoyama eben ist, denkt er auch daran. Und ja, mit dem Schließmechanismus fand ich das sehr schön. Und auch, dass Sera mal wieder im Mittelpunkt stand und hier einige interessante Informationen über sie preisgegeben wurden. Keine, die vielen sagen, aber ja, aber Informationen. Aber sie steht mal wieder im Mittelpunkt, ja. Ja, und es gibt auch wieder einen normalen Charakter, der wegen der Brillenstärke die Augen zukneifen muss oder warum. Auf jeden Fall sind die eben recht schmal. Wir kennen ja all diese Charaktere, ne? Der neue Subaru Okiya, ja. Genau. Ja, also ich fand den Fall wirklich, wirklich sehr schön. Und auch das Ende hat mir sehr zugesagt. Regt wirklich zum Überlegen und Nachdenken an. Man kann da noch nicht so viel draus schließen, aber es ist einfach toll. Und ich möchte diesem Fall daher auch verdiente 4 von 5 Kisten geben. Voller Äpfel natürlich. Ohne Leichen. Ohne Leichen. Ja, dann gebe ich eben 4,5 Kisten mit Leichen. Ich muss sagen, der Fall hat mir sehr gefallen. Bis dahin, oder bis hierher, der beste Fall des Bandes, definitiv. Die Idee war klasse, mit den beiden Schlössern. Sowas habe ich noch nie gehört. Klingt super. Auch die Umsetzung des Mordes an sich. Wie hatten das jetzt so hingehauen, hat mich sehr interessiert, war für mich auch sehr spannend. Und Masu Misera, ja, das hat mir eigentlich am meisten gefallen am Fall. Klar, ich bin sehr gespannt, wie das mit ihr weitergeht. 4,5 Kisten mit Leichen von mir. Na, man denkt sich ja eigentlich, es kann doch gar nicht so schwer sein, da diese Kiste aufzubekommen und dann eine Leiche drin zu verstecken. Aber ne, anscheinend, wenn man zwei Schlösser und genial. Ja. Genial. Also, tja. Weil das ist ja gerade der Knackpunkt an dieser Geschichte. Also es stehen ja die Verdächtigen, die Täter im Prinzip ja schon fest, diese Leute von der TV-Show. Ja, aber lieber, ne? Das Problem ist halt einfach, aufgrund dieser zwei Schlösser weiß man nicht, wie sie es gemacht haben. Also deswegen hat mir der Fall auch sehr gut gefallen. Also das war wirklich sozusagen ein Tatort mit doppeltem Schloss. Ja, also auch die, und da drauf zu kommen, also ich muss sagen, ich bin da wirklich nicht drauf gekommen auf die Auflösung, und ja, auch die Geschichte an sich war dann, also der Fall an sich war dann doch sehr interessant, halt dieser Plot, dass der sozusagen der eine da Befürchtungen hat, dass seine Show sozusagen, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht und so, also wirklich auch, kann man sagen, ja, das könnte man im realen Leben auch mal drehen. Und dann eben halt auch die ganzen Elemente mit Sarah sind natürlich auch wieder sehr interessant und werfen so einige Fragen wieder auf. Also da hoffe ich, kommt noch was in den nächsten Bänden. Und ja, deshalb schließe ich mich eurer Bewertung weitestgehend an und vergebe 4 von 5 Äpfeln. Mir geht es sehr ähnlich wie euch. Schön fand ich auch eine Erwähnung von Eri Kisaki, über ihre bescheidenen Kochkünste gesprochen hat. Das war auch immer wieder schön vor laufender Kamera vor allen Dingen, aber immerhin keine Live-Sendung. Man hat ja noch erwähnt, dass sie ja die Sendung so gerne anschauen. Ne? Ja, genau. Hoffen wir mal, das wird später rausgeschnitten. Ja, hoffentlich. Sonst also für Kommentare hoffe ich es. Ja, auf jeden Fall. Und schön fände ich zum Beispiel mal, auch wenn diese Charaktere, die hin und wieder mal auftreten, wie zum Beispiel eben der Schauspieler Kenzaki oder Yoko Kino, dass sie auch irgendwann mal plötzlich der Täter sind. Das fände ich auch mal gut. Und dass sie nicht alle sofort zu Guten mutieren, die eigentlich nur treue Begleiter sind in den Fällen, wo man sofort weiß, ach, die fallen sowieso als Verdächtige raus. Aber das fände ich mal spannend. Und überraschend, wenn plötzlich so ein bekanntes Gesicht, so eigentlich eine nette Person von früher, von irgendwie 100 Fälle davor, dann wieder auftaucht und eigentlich gar kein Namensschild mehr bekommt, sondern einfach nur an der Seite steht und daneben noch drei klassische Normalcharaktere auftauchen. Das fände ich gut. Und dann die Überraschung. Aber vielleicht kommt es ja irgendwann mal noch. Ja, und ansonsten natürlich, wie ihr schon sagtet, also Sera immer wieder toll. Gerade in diesem Fall erfährt man mehr von ihr, oder auch nicht, und doch auch von diesem mysteriösen Territorium, das wir auch von Subaru Okiya kennen. Und Nichiyuri TV als Schauplatz finde ich auch immer super. Hat da nicht auch hier gearbeitet? Ja. Genau, ja. War das Nichiyuri? Okay. Das war der Sender, oder? Okay. Ja, das war der Sender. Genau, ja. Als Nachrichtensprecherin und genau, ich hoffe, ich habe nichts vergessen und werde dem Fall dann insgesamt, denke ich, 4 von 5, was gibt man, Milliliter Amygdalin. Milliliter? Genau, und jetzt werde ich noch ein paar Apfelkerne verzehren. Na, das solltest du allerdings schnell tun, denn du darfst gleich weitermachen mit dem nächsten Fall rund um einen Shogi-Spieler. Ja, also wir schreiten direkt voran. Und kommen direkt in eine Situation, in der wir die Verkehrspolizistinnen Yumi Miyamoto und ihre Begleiterin, ja genau, gute Einleitung, während ihrer Arbeit sehen, die ja Kevin so schön zusammengefasst hat, indem sie nur durch die Gegend fahren und unschuldige Passanten auf Fensters machen, genau, unschuldige Ja, und dann stellt sich heraus, über was denn Yumi da geträumt hat. Sie hat anscheinend schlechte Nacht oder schläft fast gar nicht. Ja, und dann kommt plötzlich ihr Ex-Freund zur Sprache, der irgendetwas von ich werde alle sieben holen, gesprochen hat und dann werde ich zurückkehren oder wie auch immer. Nun, mittlerweile hat sie sich aber von ihm getrennt und das war ihr schon genug. Und das dabei blieb es dann auch erstmal bei diesem Gespräch, bis dann wie aus dem Nichts natürlich Conan Edogawa auftaucht mit seinen Anhängern da, die Detective Boys, und sich dann so langsam beginnt ein Fall zu entwickeln, nachdem Yumi Miyamoto noch ein paar Ärgernisse auf der Straße klärt in ihrem Temperament. Und ja, erhält dann auch eine gewisse andere, ihre Kollegin, die ich jetzt namentlich nicht erwähnen möchte, einen Anruf und von einer auch sehr bekannten Person, also wieder ein Charakter, der schon mal aufgetreten ist. Ich weiß nicht, was in diesem Band los ist. Ja, eine Yonehara, ein Hausmädchen. Welcher Fall war das nochmal mit den, Band für... Optischen Illusionen, ja. Mit dem Baum? Das war 74, oder? Ist noch nicht so lange her, irgendwo in der letzten Zeit war das. Genau. Und da war sie das Hausmädchen und genau, und sie ruft dann ihre Freundin an und diese Verkehrspolizistin und erzählt dann irgendetwas von einem Mord, weil sie plötzlich außer sich ist. Sie sollen doch bitte vorbeikommen in ein, ja, luxuriöses Wohnhaus in der Nähe einer wohlhabenden Gegend. Und ja, die Detective Boys, Conan ist natürlich ganz neugierig und macht sich schon auf dem Weg und die Verkehrspolizisten, die rücken dann auch sofort nach. Obwohl es nun mal nicht ihr Zuständigkeitsbereich ist und ganz verwundert sind. Und Yumi Miyamoto ist selbst ganz überrascht, weil sie dieses Wohnhaus sehr wohl gut kennt, was sich dann auch bald herausstellen wird. Und auch den 18. Stockwerk, das 18. Stockwerk. Und ja, und sie finden dann in der Wohnung der Familie Itami oder des Ehepaars dann eine erhängte Frau vor, die dann von dem Hausmädchen Yonehara, Sakurako, und dem Ehemann vorgefunden wurde. Tja, was war da nur passiert? Selbstmord oder Mord? Das gilt es zu klären. Viele spricht wie so oft in Fällen, in denen Menschen von irgendwelchen Lampen herunterbaumeln, für Selbstmord, aber dabei kam es doch ganz anders. Wir kennen es doch alle schon. Und so ist es vielleicht auch in diesem Fall nicht anders. Mal sehen. Jedenfalls taucht auch eine gewisse mysteriöse Person, die eben zu Beginn des Falls in der Rückblende zu sehen war, auf. Ich weiß nicht, ob ich die hier erwähnen kann. Ja, es ist offenbar ein neuer Charakter, der im Zusammenhang mit Yumi Miyamoto, ihrem Ex-Freund, wir können es jetzt direkt sagen, ist. Und ja, damit ist er noch im deutschen Manga-Stand ein... Ja, ein Neuling, ne? Er feiert Premiere, ja. Sein Debüt. Und Weiß ist dann auch gleichzeitig sogar einer der Verdächtigen in diesem Fall. Und ja, denn er kennt die Kombination des Postfaches, war das, glaube ich, die er mal durch einen Zettel, den er ganz kurz gesehen hatte, sofort wusste. Also so eine Art fotografisches Gedächtnis, das er so... hochpreist. Ja, und Yumi Miyamoto und ihr Ex-Freund, also da das ihre Beziehung bestimmt den Fall schon ein bisschen im Hintergrund, also so eine Nebengeschichte, die ganz interessant ist, auf die wir gleich auch sicher zu sprechen kommen. Und der Fall an sich ist damit auch schon grob erzählt. Entscheidend ist dabei dieser mysteriöse Abschiedsbrief. Und den anscheinend auch die Person dann verfasst haben soll. Also die Gattin, die sich da aufgehängt haben könnte. Ja, also der Fall ist durchaus gut. Er ist nicht so ansprechend, finde ich, wie der Früchtefall mit der ganzen Aufmachung drumherum. Vielleicht auch nicht so originell, weil es geht ja hier um Wohnungsbesuch und alles ist ja sehr beschränkt. Und dann kommen natürlich auch wieder Takagi, Megure und auch wieder Chiba. Darf natürlich nicht fehlen, schon die zweite Liebesbeziehung in diesem Fall zu der Person, die ich ja nicht namentlich erwähnt habe. Und ja, also wenn ich zuerst die Frage klären sollte, welche Liebesbeziehung ist in diesem Fall besser, dann Welche ist nerviger, ja hä? genau, dann tue ich mich ganz sicher nicht schwer und wähle sie ganz klar mit Miyamoto und dem neuen Charakter, wie heißt der doch gleich, Shukichi Haneda beantworten. Ja, und die anderen, die könnt ihr ja noch gleich kritisieren. So, aber meine Bewertung. Ja, also der Fall, es geht. Und die Aufmachung, die macht es noch ein bisschen wett. Also ich will da solide. 3 von 5. Was gebe ich? Shogi Stein vielleicht? Ja, oder Oder? Telefonzellen oder Raucherzimmer oder. Das kannst du machen, wie du willst. Ja. Ist deine Bewertung. Ja, also ich fand den Fall auch nicht so gut wie den vorigen Fall, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist keine Schande, Philipp. Nee, aber der vorige Fall war auch einfach gut und meiner Meinung nach auch der beste in diesem Band, wenn man mal vom ersten Kapitel absieht. Ja, fand es sehr schön, dass hier eine neue Person hinzukommt. Bisschen überflüssig, dass jetzt Yumi auch noch verkuppelt wird, schätze ich mal. Aber die Geschichte mit Shogi gefällt mir doch sehr gut. Der Fall an sich war eher so lala, wenn nicht sogar unterdurchschnittlich. Der einzige interessante Aspekt ist hier wirklich der neue Charakter Haneda. Ansonsten ist es alles recht austauschbar. Also ich finde den Fall durchschnittlich, wenn nicht sogar unterdurchschnittlich. Haneda wertet das bisschen auf, daher gehe ich hier auf 3 von 5 Shogi-Brettern. Ja, wenn es mir um den Fall an sich gehen würde, wäre ich mit 3,5 da. Oh, so viele? Ich Ja. wäre bei 2. Oh, das ist natürlich eine Ansage, ja. Aber mit den 3,5, die können nicht bleiben. Es geht natürlich um diese, die sollten mal die Klappe halten und ihre Arbeit machen hier. Was soll das eigentlich? Immer nebenher diese Toteleien und nein, also nein. Eigentlich, also zwischen 2,5 oder 3 müsste ich mich entscheiden. Hat mir keinen Spaß gemacht zu lesen. Es nervt mich einfach nur noch. Es nervt mich. Es macht mich krank, muss ich so sagen, ja. Also wirklich, also, es macht mich krank. Also, 2,75. Ah, 2,7. 2,7 für alle 7, Ja. ne? Ja. Ja, 2,7 Schuppische Hallentabrillen. Auch gut. So. Ja, also. Oder Bartstoppel. Ich kann mich da weitestgehend der großen Mehrheit hier auch anschließen. Also den Fall an sich fand ich jetzt auch nicht sehr gelungen, auch nicht so, wie sich das Ganze dann zusammen herausgestellt hat und mit den Sachen, die schon ein paar Jahre älter sind und dann trotzdem wieder verwendet wurden und solche Geschichten. Aber Haneda als Charakter, den finde ich wirklich gut. Und deshalb wertet er das Ganze, wie gesagt, ein bisschen auf. Und deswegen kommt es bei mir schlussendlich dann zu einem Durchschnittsfall mit einer Durchschnittsbewertung von 3 von 5 Aschenbechern. Was ich nur interessant fand, ist, wenn ihr mal vielleicht mit aufschlagt, die Seite 1, 2, 3, 4 des ersten Kapitels dieses Ah. Falls, diese, als Yumi diese zwei Typen auf der Straße bemerkt, im Hintergrund sind dann diese zwei seltsamen Kinder, zumindest dachte ich, das wären erst irgendwelche Kinder, die seltsam gezeichnet worden sind, aber dabei sind das anscheinend irgendwelche Figuren einer Serie. Oder irgendwie so Merchandising-Produkte oder so. Stimmt, das ist Sind die mir euch gar nicht aufgefallen? aufgefallen. Nee, überhaupt nicht. Aber jetzt, Ich wo du war da sagst, schon. also das. Ich war da mehr Tatsächlich. überrascht von Yumis Eingreifen gegen die beiden Typen. Ah, ach so. Die habe ich auch nicht gesehen. Ich habe nur die beiden, die Bösewichte da. Ja, genau. Aber die sind auch extra so anders gezeichnet, Wobei, ne? Aber ja, die sehen so aus wie ja, echte Menschen fast, ne, wobei finde mir ich. ja da aufgefallen ist, so wo ich dachte, na, die beiden sehen ja schon ziemlich bösartig und kräftig und so aus und dann geht unsere zierliche Yumi dahin. Also ich glaube, die beiden hätten die ohne zu zögern irgendwie abservieren können. Aber Yumi Miyamoto ist ja eh ein bisschen eben ihr Temperament, ne? Am Ende des Falls, jetzt knüpfe ich da an die vierte Seite an, schlag mal jetzt die letzten Seiten auf. Die vorletzte unten rechts, da seht ihr diese Figur noch einmal. Auf so einem Nur oben Plakat. rechts. Ah, stimmt. Das Ja. gibt's ja gar nicht. Also, was Welche dir da Bedeutung aufgefallen haben diese ist. Dinger? Ja, Galileo Mystery. So, jetzt würde ich aber sagen, wir schließen den Band mal mit dem letzten Kapitel und gleichzeitig auch dem letzten Fall ab. Sind das deine wahren Absichten? Das sind meine Absichten, ja. Und zu Bourbons Absichten wird uns jetzt Kevin was erzählen. Bourbon. Ja, gerne. Bourbons Absichten, Bourbons Ziel. Ist uns ja bekannt gewesen, dachten wir. In diesem nächsten Kapitel gehen die, Achtung, oh Gott, ich weiß, ihr wollt es nicht hören, die Detective Foyles zusammen mit Professor Agatha auf ein Kirschblütenfest an irgendeinem Schrein. Dort gibt es dann solche Horoskopzettelchen, die man da bekommt, und die schlechten soll man dann an den Baum aufhängen und den guten behalten. Ich sag mal ganz kurz, Colin hat eher schlechte Karten, während Eierheimerer, großes Glück haben soll, laut ihrem Horoskoplein. Das ist aber nicht Sinn und Zweck des Kapitels, darum geht es auch schon weiter. Ja, ich sage es mal so, dass Jodie auftaucht, und diese Jodie Starling, die von Colin schon erwartet worden ist, wurde wohl von Colin hinzugerufen, denn es geht um ein paar wichtige Details, die beide miteinander zu besprechen haben. So geht Colin auf ein paar vergangene Ereignisse ein, nämlich, dass er Jodie Shuichi Akai vermeintlich gesehen hatte. Wir kennen ihn noch als Narben Akai, zum Beispiel beim berüchtigten Banküberfall. Band 65. Colin klärt sie nun erstmals darüber auf, dass dieser Narben Akai gar nicht Akai war, sondern Bourbon in Verkleidung. Und Jodie wird auch sehr wütend. Ich habe erstmal gedacht, gleich fängt sie an zu weinen vor Wut. War aber dann doch nicht so. Es geht weiter und weiter. Colin erklärt, dass dieser Bourbon auch noch als Toro Amuro in der Detektei Mori herumschleicht. Ja, und dann tauchen auch noch weitere Charaktere auf, die scheinbar einiges beizutragen haben. Ich möchte da aber nicht so weit hineinreden, weil ich da selber schon Vermutungen aufgestellt habe. Die Schar an Charakteren wird angerempelt von einer Frau, deren Tasche geklaut worden ist. Diese läuft dann hier noch weiter. Man denkt, ja, eine größere Bedeutung wird dieser nicht mehr zuteil, aber so geht das natürlich nicht. Denn der Professor Agatha ruft an und meint, oder sagt Colin, er hätte einen Mord beobachtet, also Zeuge eines Mordes wäre er gewesen. Die Detective Boys, oder vor allem Colin und Jodie, rennen hin. Ganz lustig ist, die Polizei war zwar schon vor Ort, aber als dann Jodie hinzukommt, musste gleich mal auf ihren FBI-Agenten Zeug machen und alles herumkommandieren. Fand ich ziemlich lustig gemacht. Ja, wie geht's weiter? Das ist die Frage. Man inspiziert die Leiche ein wenig und findet dort 3-5 Yen-Stücke draußen, aber auch an ihrer Tasche eine unzählig viele 5 Yen-Stücke, die alle je schwarz angemalt sind. Ja, japanisch wohl Kurobi und dann irgendwie übersetzt. Es ist ganz komisch. Danke für Ihre Mühen. Also danke dafür, dass ihr die Tasche und so weiter. Ich habe es ehrlich gesagt nicht so wirklich verstanden. Ja, also es soll wohl so sein, der Dieb bedankt sich bei seinem Opfer, dass er halt sein Geld gestohlen hat, und fordert es dadurch auf, halt noch mehr Geld zu verdienen, dass der Dieb beim nächsten Mal noch mehr Geld klauen kann. Aha, alles klar. Ja, jedenfalls, weil bei dieser toten Frau so viele 5 Yen-Stücke und noch ein GPS-Sender gefunden werden, vermuten Jodie und Colin, ja, dass das wohl die ursprüngliche bekannte Taschendiebin war. Ja, und weiter geht's, indem der Fall erstmal endet. Und dann in Band 81 im Oktober wird er abgeschlossen. Das kann ich schon mal verraten. Ich mache schon meine Bewertung ein bisschen. Ja, gerne. Die Bourbon-Schiene war da. Also es war für mich wie so eine Art Reklame im Fernsehen. Und auf einmal war aber nichts mehr da. am Ende, also, ich will halt nicht alles verraten, weil auch mit Allheimerer gibt es nochmal einen schönen Moment, der wirklich wichtig zu sein scheint, oder ist, ja, definitiv ist. Ich möchte den Fall vier schwarze 5-Yen-Stücke geben, weil, und das muss ich auch wirklich sagen, wegen der Rückblenden, die machen uns wett. Weil da ein paar Dinge gezeigt werden und auch mit Jody und Conan ein paar Ereignisse besprochen werden, die mich ja schon positiv stimmen auf Band 81, auch wenn du ja leider gespoilert hast, dass dieser nur 3 Kapitel haben wird. Deshalb gebe ich eben nur 4 Kapitel. Genau, das wollte ich noch anfügen. Der ganze Fall enthält, naja, nur 3 Kapitel. Ich fand es wirklich, wirklich, wirklich schade, dass wir in diesem Band nur ein Kapitel haben. Aoyama wird natürlich immer vorher kalkulieren, wo mache ich die Cliffhanger, wie zeichne ich die, wie viele Kapitel gebe ich welchem Fall, damit ich am Ende tolle Cliffhanger habe, damit alle gespannt sind auf den nächsten Band. Hier hat er es meiner Meinung nach ein bisschen falsch gemacht, denn ich hätte mir doch wirklich gewünscht, dass das zweite Kapitel auch noch in diesem Band gewesen wäre. Denn wäre es ja ein überlanger Band, ne? Naja, dann hätte man irgendwie vorher ein Kapitel weniger machen müssen oder so. Also, wie weit kann man das einkalkulieren? Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall fände ich es persönlich schöner, wenn das zweite auch noch dabei gewesen ist. Denn so hat man zwar einige Ansätze, wo man drüber nachdenken kann, aber ist nicht wirklich gespannt, meiner Meinung nach, auf das Ende des Falls. Denn, das ist eigentlich auch schon zu viel gesagt. Also ich fand den Anfang wirklich, wirklich sehr schön. Auch wenn man hier nicht so tief reingeht, wie es dann noch weitergeht. Der eigentliche Fall an sich ist natürlich wieder, man braucht irgendeinen Mordfall, damit man die Handlung außenrum aufbauen kann, so wie Mystery Train Fall meinetwegen. Ja, also dieses Mal wirkte der Fall selbst wirklich rein gezwungen, dass um den Fall herum aber hat mir sehr, sehr, sehr gefallen. Hat auch wieder ein bisschen Störfaktor, oder? Also, dass der Mordfall, ja. Ja, dass der Fall ein bisschen, der eigentliche Mordfall nervt, genauso wie bei... Ja, er hat mich genervt, ja. Ich wollte verdammt nochmal jetzt Jody und Conan zuhören oder auch mal mit Ei nochmal irgendwie, aber nö. Das ist ja auch ein beliebtes Mittel von Aoyama, so wie beim Fall mit der Apfelkiste, wo sich Sera und Conan unterhalten und plötzlich ist dann Leiche und die wirklich wichtige Diskussion oder das wichtige Gespräch zwischen den beiden wird erstmal komplett auf Eis gelegt, genau, weil dann Mord ist. Jetzt weißt du, warum ich mir dann später dann nur die wichtigen Stellen ansehe. Ja, also der eigentliche Fall ist wirklich nicht gut aufgebaut hier. Wenigstens ist es nicht nur ein Haus, sondern mal schön draußen bei so einem Fest oder was ist. Ja. Menschenmenge. Hat mich ein bisschen an den Fall mit den Affen erinnert auf dem Fest da. Ja, das Tori-Fest war das, ja. Mit Sonoko, ne? Mit Sonoko, genau. Ja, oder richtig. Mit den Affen, wo die 3 Affen da waren. Genau. Völlig richtig, genau. Ja. Danke, Clemens. Also 2 von 5 Münzen würde ich dafür geben, aber, also für den eigentlichen Fall. Aber für die Haupthandlung müsste ich eigentlich 4, oder? Auf 5 hochgehen. Oh. Aber da hier ein bisschen was fehlt, und zwar das zweite Kapitel, gehe ich mal nur auf 4 und werde das dann in Band 81 noch weiter fortführen. Dann habe ich ja das Ganze, dann kann ich auch 5 geben. Ja, ich würde es mal ähnlich halten und noch keine endgültige Bewertung abgeben, sondern nur so für den Einstieg, weil wir ja wirklich auch nur das erste Kapitel hier haben, aber ich finde den Einstieg schon mal recht gelungen, dass es jetzt aufgegriffen wird, was ist eigentlich Bourbons wahres Ziel, das frage ich mich nämlich auch, warum ist er noch da, eigentlich hat er ja seinen Zweck erfüllt. Ich glaube, der wollte sein Comeback im Tennis feiern. Und dann eben halt auch, dass es wieder um die Sache mit Shuichi Akai geht und um den Banküberfall, den Narben Akai, und dann kommen diese Personen, also der alte Fall, im Prinzip die Leute kommen alle irgendwie wieder, also ich hoffe, dass sich da irgendwie noch was ergibt und dass man da vielleicht noch ein bisschen mehr drüber erfährt und dass dann der eigentliche Fall eigentlich schnell abgeschlossen wird und dann wir möglichst mehr über diese Haupthandlung erfahren und allein wegen der Haupthandlung oder Deshalb eigentlich ausschließlich gebe ich erstmal für den Anfang 4 von 5 Orakelzettelchen. Ich würde sagen, wir machen mal weiter mit dem Detektivlexikon am Ende. Da wird ja wieder jemand vorgestellt, den ich noch gar nicht kannte. Und zwar Shioriko Shinokawa. Genau. Ich will erstmal mal lesen, das A gar nicht gesehen. Ich sage Shioriko Shinokaf. Ah, okay. Shinokaf. Ja. Ja. Das erinnert eher an russischen Namen dann, ne? So ein Mix. Ja, eben. Ne? Das, ich dachte auch, okay. Eine russische Spionin oder wie? Ja. Also das Selektivlexikon fand ich diesmal nicht besonders überragend, muss ich sagen. Finde ich selten überragend, muss ich sagen. Ja, ist immer ein nettes Extra, aber diesmal ein schlechtes Extra, meiner Meinung nach. Wir haben dann noch am Ende die Werbung im Manga, wie immer. Ja. Diesmal sogar ein bisschen mehr. Ja, und wieder der altbekannte Fehler mit Kaito Koruba, ja. Den wir bestimmt immer noch alle raussuchen. Was ja auch mal wieder fehlt, ist ja das Inhaltsverzeichnis der Kategorie, ja. Mystery, ne? Genau, mit allen Manga von EMA, ja. Ich möchte weitermachen bei der Gesamtbewertung des Bandes, Band 80. Ja, was haltet ihr von dem Band? Gut geworden? 4 Sterne, danke, ciao. Tschüss, dann mache ich doch die zweite Bewertung. Und zwar finde ich es sehr gelungen, dass dieser Band tatsächlich 5 Fälle in gewisser Weise behandelt. Den ersten beendet, das letzte Kapitel ist ja ein Auftakt. Und dann noch eben diese 3 Kapitelfälle dazwischen. Das sind ja 3x3 Kapitelfälle. Und das finde ich echt, ehrlich gesagt, sehr gut. Man hat viele interessante neue Fälle zu lesen und vor allem viele Charaktere, die von früher dann nochmal auftauchen in diesem Band und sehr viele Verweise, und das gefällt mir sehr gut. Also der Band hat alles eigentlich. Er hat wirklich, Kogoromori Detective Boys sind zwar auch ein wenig zu oft da, wie schon bemängelt wurde, aber wir haben Sierra, die Organisation, FBI, wir haben Polizisten-Love-Stories, wir haben mysteriöse Charaktere wieder. Alles. Einfach alles. Und eigentlich würde ich hier 4 geben, aus diesem Grunde. Die Fälle sind überdurchschnittlich, vielleicht teils durchschnittlich. Also die Fälle an sich sind natürlich nicht überdurchschnittlich insgesamt, aber als Komplettpaket sind es 4 von 5 Kimonos. Würdig, ja. Ja, dem würde ich mich einfach mal anschließen. Auch ich fand diesen Band sehr gelungen, weil er wirklich viele Elemente halt auch hatte, viele verschiedenartige Fälle und viele mysteriöse Elemente, die aufgeworfen werden und wo man wieder denkt, oh nein, jetzt muss ich wieder warten, bis das endlich gelöst wird. Auch die Haupthandlung wurde gut mit integriert und ja, deshalb schließe ich mich da Clemens an und würde diesem Band auch empfehlen, dass man sich den liest und kauft. Auch gerne im Wikishop, den wir haben. Und ich vergebe eine Bewertung von 4 von 5 Haneda-Brillen. Ich fand den Fall auch sehr durchschnittlich. Also am Anfang gab es ja diesen diskutablen Fall mit der Katze, dann den wirklich guten Fall mit der Apfelkiste, den Haneda-Fall kann man auch sehen, wie man mag, und am Ende ein grandioser Auftakt zu einem tollen Fall. Also hier ist eigentlich alles mit dabei, viele verschiedene Seiten von Detective Conan, Love Story, Detective Boys Fall, ein guter Detective Boys Fall, ein Fall mit einem guten Fall, also mit der Apfelkiste meine ich jetzt, und ein Anfang und ein Ende ist auch mit dabei. Also hier hat man wirklich eine bunte Mischung serviert bekommen. Fand ich wirklich grandios. Zwar kein Band, wo es wirklich um die Haupthandlung geht, aber trotzdem ein Stück vorangetrieben wurde. Ja, ich denke 4 von 5 ist hier die richtige Wahl. 4 von 5 Shogi-Stein. Gut, dann starte ich mit den Verweisen. Ihr kennt das ja schon, unser Wiki, conanwiki.org, conanforum.org ist das Forum. Unser Newsblog, wo ihr vielleicht den Cast hört, conannews.org. Auf Twitter sind wir zu finden, twitter.com/conannews, facebook.com/conannews, youtube.com/conannews, irgendwas.com/conannews, überall/conannews. Und das war's. Danke fürs Zuhören. Kauft euch den Band, wenn ihr Interesse habt. Lasst eine Bewertung in den Kommentaren da. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Huhu! Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal und viel vergnügliche Lesestunden mit diesem kleinen Jubiläumsband. Ja, das wünsche ich euch auch von Herzen und bleibt sicher. Mit Rudi Zerne, live aus München. Hoffen wir mal, das wird später rausgeschnitten. Nee, ich weiß, was ich nehme. Ich gebe 3 von 5 Aktien. Sie sollten schon mal die Klappe halten und ihre Arbeit machen hier. Was soll das eigentlich? Bitte? Ja, mit Reden nochmal anfangen. Fang nochmal, erzähl nochmal von vorne. Alles nur so Fetzen hier. Interessant war ja dieser Mann. Jetzt bin ich komplett raus. Dann fang nochmal an. So. Aber ich habe ja schon eigentlich angefangen. Eigentlich habe ich doch schon... Dann mach weiter. Ja.